Erster ein Gebet von David. Herr, bitte höre mich. Ich sage die Wahrheit. Bitte höre mein Gebet. Zweiter, du bist ein guter Richter. Du siehst alles. Du weißt, was richtig ist. Dritter, du prüfst mein Herz in der Nacht. Du findest nichts Böses. Ich sage keine schlechten Worte. Vierter, ich höre auf deine Worte. Ich gehe nicht den Weg von bösen Menschen. Fünfter, ich bleibe auf deinem Weg. Meine Füße gehen immer geradeaus. Sechster, ich rufe dich an, Gott. Du antwortest mir. Bitte höre meine Worte. Siebter, zeige mir deine große Liebe. Du rettest Menschen vor ihren Feinden. Achter, pass gut auf mich auf. Verstecke mich unter deinen Flügeln. Neunter, schütze mich vor bösen Menschen. Meine Feinde sind überall um mich herum. Zehnter, sie haben kein Mitleid. Sie sagen sehr stolze Worte. Elfter, sie folgen mir. Jetzt stehen sie um mich herum. Sie wollen mich werfen. Zwölfter, sie sind wie ein hungriger Löwe. Sie warten versteckt auf mich. Dreizehnter, steh auf, Herr. Halte sie auf. Rette mein Leben vor bösen Menschen. Vierzehnter, rette mich vor diesen Männern. Sie wollen nur Geld und Essen. Sie haben viel Reichtum. Fünfzehnter, ich werde dein Gesicht sehen. Ich wache auf und bin bei dir. Das macht mich froh.